إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser unterrichtes auf Arabisch und Deutsch. Und wir machen weiter mit der Geschichte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und wir waren, barakallahu fikum, im Jahre 10. Bada'at hadihi as-sana bi-irsa'i qawa'idi dawlati al-islam wa kadhalik bi-qudumi ba'di al-wufud ala al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam لإعلان الإسلام ولمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل الإسلام إلى أصقاع جزيرة العرب واستقرت أمور المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل في السنة التاسعة أبا بكر عاملا على الحج، وكان قد مهد للنبي صلى الله عليه وسلم مسألة الحج، فما بقي إلا أن يحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتسمى حجة الوداع، تسمى حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. أي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة أنه هذه آخر مرة لعله ما يحج. سميت بالوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها المسلم. ففي ذي القعدة من السنة العاشرة تجهز النبي صلى الله عليه وسلم للحج، وأذن في الناس بالحج، فاجتمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 من المسلمين. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم السبت 25 من ذي القعدة إلى مع هذه الألوف، بعد أن صلى صلاة الظهر خرج من المدينة إلى ذي الحليفة، وقلنا ذي الحليفة هو ميقات أهل المدينة، يسمى اليوم أبي يعلى. وساق النبي صلى الله عليه وسلم معه الهدي، الهدي هو الذبح الذي يذبح لله سبحانه وتعالى في الحج. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ملبيا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم الميقات وهو في ذي الحليفة. فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ولبى صلى الله عليه وعلى وسلم بالحج وثم بالعمرة. وطبعا اختلف أهل العلم بماذا أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، والحق أنه أحرم قارنا يعني بحج وعمرة. لماذا؟ لأنه ساق الهدي معه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة حج مفردا، بعضهم قارنا اللي ساق الهدي، وبعض الصحابة حج متمتعا، وهو طبعا الحج الأفضل. ودخل النبي صلى الله طبعا بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي الطوى، وهو على مشارف مكة، ثم اغتسل لدخول مكة صلى الله عليه وسلم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في الرابع من ذي الحجة مكة، وطبعا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ومن انتهى من العمرة أو من لم يكن قد ساق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل. أما الذين كانوا قد ساقوا معهم الهدي فالنبي صلى الله عليه وسلم أبقاهم على ما كانوا عليه. وقدم عليه كذلك من اليمن علي بن أبي طالب، وكان قد أهل بالحج والعمرة مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الثامن خرج النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بقى بالأبطح في مكة لأنه مكان فسيح شرقي مكة. في اليوم الثامن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، وهناك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، وبات يعني طبعا في منى لأنه صلى الفجر من ثاني يوم. وبعد شروق الشمس توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة. ووصل إلى وادي عرنة، وهناك خطب يعني اللي هي اليوم تسمى نمرة، منطقة نمرة، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع أو خطبة عرفة. بارك الله فيكم. Wir sind im Jahre 10 nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir haben schon erklärt, dass dieses Jahr angefangen hat, in dem auch viele Delegationen zum Propheten Muhammad zusammengekommen sind, viele arabische Stämme, die den Islam angenommen haben. Der Islam war in jedes Haus von der arabischen Halbinsel reingekommen. Der Islam hat sich ausgebreitet in der ganzen, im ganzen Gebiet. Und natürlich, es war wichtig, nachdem auch Abu Bakr im Jahre 9 die Pilgerreise oder Al-Hajj geführt hat, es war wichtig, dass der Prophet Muhammad sallam selber pilgert. Und in diesem Jahr, im Jahre 10, hat der Prophet Muhammad sallam die Abschied-Pilgerreise durchgeführt. Und das nennt man Abschied-Pilgerreise, weil der Prophet Muhammad sallam sagte: Nehmt von mir eure Rituale, weil ich nicht weiß, ob ich nach diesem Jahr nochmal pilgere. Das heißt, der Prophet Muhammad sallam hat angedeutet, dass er nicht mehr pilgern wird nach diesem Jahr. Es kann sein, dass er davor stirbt. Salawatullahi wasalamu alayhi. In Dhul-Qa'da, er wird im Monat, in dem 11. Monat nach dem Hijra-Kalender, nach der Auswanderung-Kalender, hat der Prophet Muhammad sallam die Leute aufgerufen, dass sie sich vorbereiten für die Pilgerreise nach Mekka. 100.000 oder mehr haben sich versammelt in Medina. Das auf 100.000 Mann waren die Muslime geworden. Das sind nur die Leute, die zu Hajj wollten. Das heißt, wie viel dann waren die Leute in der Wirklichkeit? Die waren sehr viel mehr als die 100.000. Und damals 100.000, ich meine, das war eine gewaltige Zahl, die man nicht gekannt hat. Sie kamen alle zu Medina und sie haben ihre Zelte um Al-Medina gehabt. Dann am 25. von diesem Monat, das war von Dhul-Qa'da, hat der Prophet Muhammad sallam den Befehl gegeben, dass sie schon losgehen, damit sie nach Mekka kommen. Hier hat der Prophet Muhammad sallam Mittaggebet gelegt und dann ist er weiter, bis er den Hulayfa erreicht hat. Dort hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich gewaschen und er hat Asr gebetet und dann hat er seine Absicht gefasst für die Pilgerreise. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Absicht für Umrah und Hajj gemacht. Diese Art nennt man Qiran. Nennt man Qiran. Man macht Umrah und Hajj zusammen. Weil der Prophet Muhammad sallam Schlachtopfer auch mitgenommen hat. Wenn man Schlachtopfer mitnimmt, dann macht man Qiran. Was bedeutet Qiran? Man geht nach Mekka, man macht erstmal Umrah und dann bleibt man in Ihram-Zustand. Bleibt man in Ihram-Zustand, bis man gepilgert hat auch. Und am 10. Tag von Dhul-Hijjah macht man Tahallum. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat angefangen mit den Muslimen, labbaik Allahumma labbaik, zu sagen, labbaik la sharika laka labbaik. Und die Sahaba, die waren drei Gruppen. Eine Gruppe, die haben nur Hajj gemacht, das heißt Ifrad. Eine Gruppe hat Qiran gemacht, das wird Hajj und Umrah, und die haben Schlachtopfer mitgehabt. Und eine Gruppe haben Tamattu' gemacht, das bedeutet, man macht erstmal Umrah, dann macht man Tahallul, das wird da macht man zu Ende, und dann macht man ganz normal in Mekka, bleibt man ganz normal. Und dann am 8. von der Absicht hier die Pilgerreise, für Al-Hajj. So ist der Prophet Muhammad s.a.w. erstmal in die Tua angekommen, das ist ein Platz vor Mekka. Dort hat der Prophet Muhammad s.a.w. übernachtet. Und am frühen Morgen hat er sich gewaschen und er ist rein nach Mekka. Und dann hat er 7 Runden um Al-Kaaba gemacht. Er hat sich in As-Safa und Al-Marwa gependelt, 7 Mal. Und der Prophet sagte den Leuten, wer kein Schlachtopfer mit hat, sollte seine Umrah zu Ende bringen, indem er die Haare rasiert oder kürzt. Und wer sein Schlachtopfer mit hat, der soll weitermachen. Und dann hat der Prophet Muhammad s.a.w. einen Platz genommen, das heißt Al-Abtah. Das ist ein großer Teil, Tal in Mekka. Und dort ist der Prophet Muhammad s.a.w. geblieben. In diesen Momenten kam Ali ibn Abi Talib von Jemen, auch mit den Leuten aus Jemen, die Hajj durchführen wollten. Aber Ali hat gesehen, dass Fatima schon in Hilfzustand ist. Die war nicht in Hiram. Er hat sie gefragt. Er hat gesagt, so hat der Prophet so aus ihm gesagt. Ali sagte dem Propheten, ist das so? Er hat gesagt, ja. Wer Schlachtopfer mit hat, der soll weiter in Hiram-Zustand bleiben. Und wer kein Schlachtopfer hat, dann soll er Umrah zu Ende führen und warten auf Hajj. Auf jeden Fall, dann kam auch Abu Musa al-Ash'ari und die Leute von anderen Gebieten. Und am 8. von, das war am 4. von, als der Prophet Muhammad s.a.w. Mekka erreicht hat, das war am 4. von Dhul-Hijjah, 4.12. Dann am 8.12., das ist Yawm al-Tarwiyah, ist der Prophet Muhammad s.a.w. nach Mina weitergereist. Und dort hat er Mittaggebet, Nachmittaggebet, Abendgebet, Nachtsgebet gebetet. Dann hat er geschlafen, übernachtet dort. Und am 9. hat er Frühgebet dort gebetet. Und nach Sonnenaufgang ist der Prophet Muhammad s.a.w. in Richtung Arafah, gegangen. Und dort in Namira, oder Wadi Urana heißt das, dort hat der Prophet Muhammad s.a.w. Die große Abschiedpredigt gehalten, salawatullahi wa salamuhu alayh. خطبة عرفة وهي خطبة طبعا الوداع المهمة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت اللهم فاشهد فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها إلا ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع أي باطل خلاص أمور الجاهلية راحت وربا الجاهلية موضوع وإن أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس ابن عبد المطلب وإن دماء الجاهلية موضوعة وأول دم أبدأ به دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية السدانة خمة الكعبة والسقاية سقاية الحجيج وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشرح لهم أنه للنساء حق وأن يستوصوا بالنساء خيرا وأن المؤمنون أخوة وربكم واحد وأبوكم واحد. وطبعا بعد ما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الخطبة أذن بلال في الناس، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر قصرا وصلى العصر قصرا جمع بينهما، ثم ركب ناقته حتى جاء الصخرة في أسفل الجبل ووقف هناك وقال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من الدعاء. طبعا نزلت في ذلك الموقف اليوم أكملت عليكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وطبعا هذه ليست آية، آخر آية هي من القرآن، انتبهوا إلى هذا بارك الله فيكم. لما غابت الشمس توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة وصلى في مزدلفة المغرب والعشاء، ثم بات النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، ولما استيقظ من الصباح صلى الصبح، ثم أسفر جدا وتوجه إلى منى ودعا الله سبحانه وتعالى طبعا، ولما توجه إلى منى أتى وادي محسر فأسرع بدابته، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم على جمرة العقبة فرماها وجعل مكة على يساره ومنى على يمينه، ولم يدعو بعدها. ثم نحر النبي صلى الله عليه وسلم فنحر 63 بدنة بيده صلى الله عليه وسلم، وقال نحرتها هنا ومنى كلها منحر. وثم حلق النبي صلى الله عليه وسلم وحلق الصحابة وقصروا، وركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فطاف طواف الوداع، طواف عفوا الإفاضة صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا اليوم كذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة النحر، فعلم الصحابة رضوان الله عليهم المناسك، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 3 أيام التشريق، يرمي كل يوم بعد الزوال الجمرات 3، وخطب في أواسط أيام التشريق خطبة صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ما انتهى من 3 عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأبطح، عاد إلى الأبطح ومكث بمكة، ثم طاف طواف الوداع صلوات الله وسلامه عليه، ثم رجع إلى المدينة، وبذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الناس مناسك الحج. بارك الله فيكم بهذا الجزاك دبقفيت محمد صلى الله عليه وسلم. أم أختم فن ذي الحجة إن منا جيزن هات متأكبت هابن كبيت عيشة كبيت نقص كبيت وندن كبيتت إبا نقطت إن منا وند فرين موغن هات إيش دي كبيتة دي فير زند هات زواي كبيت نيش فيه زواي ركع تهت تسكيت دي كبيتة فكرت دان أم نوينتن إست بروفيت هات بروفيت فري كبيت كبيتة إن منا ونخزون الأفكار إسا ريشتون عرفة وندوت كما أن نميرة oder أن نميرة das ein Platz das heißt نميرة heute gibt es Moschee dort das nennt man Masjid Namir. Dort gibt es so ein Tal das heißt Wadi Uran. Der Prophet hat sich dort aufgehalten und als die Sonne den Lot des Himmels verlassen hat, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die bekannteste Predigt gehalten, in dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Leuten gesagt hat, Leute, hört, was ich euch erzähle und was ich euch sage, weil ich nicht weiß, ob ich euch nochmal nach diesem Jahr treffen werde. Euer Blut euer Vermögen ist euch verboten, wie das Verbot in diesem Monat, in diesem Platz und an diesem Tag. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi ihnen erklärt, dass man die Frauen gut behandeln sollte, dass man zu Frauen gut sein sollte, dass man kein Riba nehmen darf, dass man kein Haram begehen darf, dass man kein Unrecht tun darf. Dass alles, was vor islamischer Zeit ist, ist schon sozusagen weg, abgeschrieben. Es gibt nicht mehr, dass man von vorislamischer Zeit Sachen holt. Und er sagt dann am Ende, er sagte den Leuten, ich habe euch verkündigt, O Allah, bezeuge es. Die Leute, dann hat der Prophet den Leuten gesagt, habt ihr das gehört, was ich gesagt habe? Sie haben gesagt, ja. Habt ihr verstanden? Haben sie gesagt, ja. Dann hat er gesagt, O Allah, ich habe meine Aufgabe durchgeführt, ich habe den Leuten verkündigt. Nachdem der Prophet zu Ende war mit der Rede, hat er Bilal befohlen, er hat Adhan gemacht, dann hat der Prophet Mittaggebet, 2 Raka gebetet, das wird verkürzt, und danach hat der Prophet Asr gebetet, auch 2 Raka gebetet, und dann ist der Prophet Muhammad sallam in Richtung Berg von Arafat dort, und unten, er ging nicht auf den Berg, unten ist der Prophet Muhammad sallam geblieben, er hat gesagt, ich habe mich hier aufgehalten, und der ganze das ganze Gebiet von Arafat ist auch ein Aufhalteplatz für uns. Und dann hat der Prophet Muhammad viel Bittgebet gemacht. Er hat die Richtung von Mekka genommen und er hat viel Bittgebet gemacht, bis die Sonne untergegangen ist. Nach Sonnenuntergang ist der Prophet Muhammad zurück in Richtung Muzdalifa gegangen und er hat den Leuten gesagt, langsam, langsam. Und er hat so Zügel von seinem Reittier, von seinem Kamelstute, er hat das richtig gezogen, dann das langsam macht. Bis der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muzdalifa erreicht hat. In Arafah wurde ein Ayah herabgesandt. Und das ist sehr wichtige Ayah für die Muslime. Weil der Prophet, weil das sozusagen die Erklärung ist, dass diese Religion vollständig und vollkommen geworden ist. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommenen. Und ich habe euch meine Gabe vollständig gegeben und ich habe für euch den Islam als Religion angenommen oder akzeptiert. Das war in Arafat. Manche Sahaba, als sie diese Ayah hörten, haben angefangen zu weinen, weil sie verstanden haben, wenn die Religion vollständig geworden ist, vervollkommnet ist, das heißt, der Prophet hat seine Aufgabe zu Ende geführt. Das heißt, er wird bald sterben. Und das deutete alles darauf hin, dass der Prophet sich verabschiedet von den Sahaba und von den Leuten. Auf jeden Fall, der Prophet Muhammad war in Muzdalifa, nach Sonnenaufgang hat er Arafat verlassen. In Muzdalifa hat er Abendgebet und Nachtgebet gebetet. Dann übernachtete er dort. Am frühen Morgen, dann ist er am 10. von den Hijja geworden, hat er Frühgebet gebetet und dann hat er angefangen, Bittgebet zu machen. Und bevor Sonnenaufgang ist er in Richtung Mina gegangen. Dort hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den großen Wurf, also Jamrat al-Aqaba heißt das, mit 7 Steinen beworfen. Und dann hat er 63 Kamele mit seiner Hand geschlachtet. Sallallahu alaihi wasallam. Weil man in Mina erstmal die Steine wirft und dann schlachtet man. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Haare rasiert. Und dann ist er nach Mekka zurück. Damit er Rückkehr-Tawaf macht. Er hat Rückkehr-Tawaf gemacht. Salawatullahi wa sallam alayhi. Und nachdem er den Wurf geworfen hat, hat er eine Rede gehalten, sallallahu alaihi wa sallam. War er in Mekka, hat er Tawaf gemacht, dann ist er zurück nach Mina gekommen und er übernachtete in Mina. dann hat er 11., 12., 13. immer nach, sozusagen in der Zeit von Mittaggebet, hat er die drei Würfe geworfen mit sieben Steinen, je mit sieben. Sieben Steine, sieben Steine, sieben Steine. Und auch am zweiten Tag hat der Prophet Muhammad sallam eine Rede gehalten, salawatullahi sallam alaih, um den Leuten sozusagen die Rituale von Hajj zu erklären. Und ist er zurück nach Mekka, am 13. hat er geworfen und dann ist er zurück nach Mekka. Er blieb in Al-Attah, auch Al-Muhassab, sagt man. Er hat sich ein bisschen in Mekka aufgehalten. Dann hat er sich von dem Haus Allah subhanahu wa ta'ala verabschiedet, indem er Tawaf gemacht hat. Und dann ist er zurück nach Medina. Und so war die Pilgerreise zu Ende. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة خطب النبي صلى الله عليه وسلم بمكان يسمى غدير خم، لأن بعض الناس كان قد تكلم في علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، فحتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل علي بن أبي طالب تكلم فيه ومدح علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومكث فيها صلوات الله وسلامه عليه. بارك الله فيكم. Als der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم nach Medina zurückging, auf dem Weg, es gab so einen Platz, ein Wasser, Oase. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat sich dort aufgehalten, das heißt Ghadir Khum. Und dort hat der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم eine Rede gehalten, indem er Ali ibn Abi Talib verteidigt hat. Weil Ali ibn Abi Talib von Jemen kam zurück und manche Leute haben gedacht, dass Ali ibn Abi Talib Vermögen für sich selber genommen hat. Ali hat richtig gehandelt, aber manche haben das falsch verstanden. Der Prophet hat das geklärt. Passt auf, das war eine sozusagen Verteidigung für Ali. Das war nicht, wie manche behaupten, dass der Prophet Muhammad sallam Ali als sein Khalif bestimmt hat. Das stimmt nicht, es gibt gar nicht davon. Der Prophet sagte, wer sozusagen, wer Ali liebt, ist ein Gläubiger. Und der Prophet hat auch gesagt, wer Abu Huraira liebt, ist auch ein Gläubiger. Also das war nicht nur für Ali, radhiyallahu anhu. Damit war auch das erklärt, barakallahu fikum. Das wird in Ghadir Khum, da wie sie war. Der Prophet hätte Ali gesagt, du bist mein Khalif und du bist mein Nachfolger und so weiter. Das ist alles gelogen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Aber der Prophet hat gesagt, er soll gut zu meiner Familie sein. Fi hadha al-'am barakallahu fikum mata Ibrahim ibn al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa kana 'umruhu hawali 18 shahran. Falamma mat kusifat ash-shams fa dhanna an-nas أن الشمس كسفت لموته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتمهما فقوموا وصلوا وادعوا الله. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه، وفي هذا حكمة عظيمة، لأنه إذا كان بقى النبي صلى الله عليه وسلم أبناء وكبروا كان ظن الناس أنهم أنبياء، ولكن النبي قال لا نبي بعد. خلاص. وفي هذه السنة كذلك تنبأ مسيلمة الكذاب، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الكذاب، فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة قال له فإني قد أشركت في الأمر معك، فإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم برسولين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما وأنتم تقولان مثله؟ قالوا نعم. قال نعم. فقال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكم. بس الرسل ما تقتل رغم أنهم ارتدوا على الإسلام، بس الرسل ما تقتل. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وطبعا كذلك في هذه السنة تنبأ الأسود العنسي، ولكنه مات قبل موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيومين أو ثلاثة. بارك الله فيكم. In diesem Jahr gab es Ereignisse, unter anderem, dass der Sohn von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, starb. Der war 18 Monate alt geworden, der Prophet hat geweint. Man hat ihm gesagt, du weinst? Der hat gesagt, das ist Barmherzigkeit im Herzen. Auf jeden Fall, als Ibrahim starb, gab es Sonnenfinsternis. Die Leute haben gedacht, das ist deswegen. Der Prophet sagte, nein. Wenn es Sonnenfinsternis oder Mondfinsternis gibt, dann ist das nicht deswegen, dass jemand gestorben ist oder dass jemand geboren ist. Dass diese beiden, Sonne und Mond, sind Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ihr diese beiden Ereignisse seht, dann betet und bittet Allah subhanahu wa ta'ala. Natürlich, das ist sehr wichtig, dies zu betrachten auch, dass der Prophet Muhammad sallam keine Söhne gehabt hat, die erwachsen geworden sind. Weil wenn er erwachsene Söhne gehabt hätte, hätten die Leute gesagt, die sind auch Propheten. Aber der Prophet sagte, kein Prophet nach mir. Kein. Deshalb, das war wichtig. In diesem Jahr auch hat jemand behauptet, dass er Prophet wäre. Der hieß Musaylama al-Kadhdhab. Musaylama war einmal den Islam angenommen. Aber dann später hat er gesagt, nein, ich bin auch Prophet. Und dieser Musaylama hat dem Propheten einen Brief geschickt. Er hat geschrieben, von Musaylama, Prophet Gottes, zu Muhammad, Prophet Gottes. Allah hat mir einen Teil vom Prophetentum gegeben. Hälfte für mich, Hälfte für dich. Deshalb auch werden wir das Land. Hälfte für euch, Hälfte für uns. Teilen. Der Prophet hat das gelesen, es gab zwei Botschafter, die ihm das gebracht haben. Er hat gesagt, ihr sagt auch das Gleiche. Da haben die gesagt, ja. Dann sagt bei Allah, wäre das nicht verboten, Botschafter oder Messenger sozusagen, zu töten, hätte ich euch getötet. Dann hat er einen Brief geschrieben. Von Muhammad, Gesandter Gottes, zu Musaylama, dem Lügner. Friede mit den mit denjenigen, die Rechtleitung folgen. Als dann. Das Land gehört Allah subhanahu wa ta'ala. Und er gibt das, wem er will. Und der Sieg ist für die frommen Gottesfürchtigen. Nun. Und in diesem Jahr auch hat jemand, der auch behauptet, in Jemen, in Sana'a, einer, der ist Al-Aswad al-Ansi, der hat auch behauptet, der wäre Prophet. Und er hat den Führer von Sana'a getötet, der ist Badan. Und er hat den Provinzleiter vom Propheten Muhammad sallam weggeschickt. Und er hat den Leuten gesagt, ich wäre Prophet. Aber dieser Mann hat die Frau von Badan und andere Leute, die haben ihn getötet, bevor der Prophet Muhammad sallam zwei oder drei Tage gestorben ist. Und somit, barakallahu fikum, kommen wir zum 11. und letzten Jahr des Lebens von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. As-sanatu al-hadiya ashrah. Tumam, barakallahu fikum, aada al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam min hajjati al-wada'a. ومكث في المدينة وأراد طبعا بعد ما استقر الأمر في جزيرة العرب أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للروم أنه لا يخافهم، فانتدب 3000 من خيار المسلمين فيهم كبار المهاجرين والأنصار وأمر عليهم أسامة بن زيد. طبعا أسامة بن زيد كان صغير في السن، ما كان بلغ 20، فبعض الصحابة يعني استنكروا الأمر أنه يا رسول الله شاب صغير ونحن كبار في السن، كيف يعني هذا الشاب الصغير؟ فقال النبي: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، أي زيد بن حارثة، وأيم الله وأيم الله، إن كان لخليقا بالإمارة يعني أبوه، وإن كان لمن أحب الناس إليه، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده، يعني أنا أحب أبيه وأحبه. وعقد له النبي صلى الله عليه وسلم اللواء بيده وبعث الجيش. فلما كان الجيش يستعد يخرج أتى الخبر بأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مريض، فبقي الجيش وما سار إلى الروم. بارك الله فيكم، 100,000 إذن بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم نجوج إميارة سين هم بيغزاك هاتي حج قمخ كنت إسيت سرق نخ مدينة دان هات تسيار 1000 نخ دا أوزوان دارون أنجفان فون دي مسلمة باغن ام جرستن تايل سوتساقن ان دا أرابيش ان هالب انزل das ganze Gebiet war muslimisch geworden und es gab natürlich Probleme mit der nördlichen Grenze, weil die Römer die Muslime angegriffen haben. Der Prophet wollte ihnen zeigen, dass er sozusagen Kraft hat, dass die Muslime keine Angst vor ihnen haben. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3000 Leute auserwählt von den besten Gläubigen und er hat als Führer für diese Armee Usama ibn Zayd bestimmt. Usama ibn Zayd war noch nicht 20, der war 17. Die anderen Sahaba, die sind 50 und 60 Jahre alt. Und ich zähle 17-Jährige führt uns? Manche haben das kritisiert. Der Prophet hat gesagt, ihr habt auch früher kritisiert, dass sein Vater auch der Armeeführer war. Das war das Gleiche zur Mutter. Die waren auch die Römer, die den Vater von Usama getötet haben. Usama ibn Zayd. Sein Vater hieß Zayd ibn Haritha. Übrigens, der Prophet sagte dann, ich habe seinen Vater am meisten geliebt. Und er hat das verdient, damals Armeeführer zu sein. Und seinen Sohn, das wird Usama, liebe ich auch am meisten. Und er verdient das. Und er sagte, der hat ihm selber die Flagge gegeben. Und er hat ihm gesagt, du sollst marschieren in Richtung Norden. Während die Armee sich vorbereitet hat, hat man die Nachricht bekommen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam krank geworden ist. Salawatullahi wa sallamu alaihi. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. natürlich بارك الله فيكم، بعد أن أنزل الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، يعني كان واضح الأمر إذا اكتمل لابد أنه يصير فيه نقصان، والنقصان كان موت النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ الأمر بارك الله فيكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرض في أواخر شهر صفر أو قيل أول شهر ربيع الأول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى أهل البقيع يستغفر لهم وإلى شهداء أحد يستغفر لهم ويدعو الله سبحانه وتعالى لهم. وقبل موته بثمانين يوما أنزل الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن موته قريب، وفهم الكثير من الصحابة أن موت النبي صلى الله عليه وسلم قريب. وكان طبعا الأمر أولا بصداع شديد أصاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واشتد المرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستأذن زوجاته أن يمرض في بيت عائشة. ولهنا سنقف بإذن تعالى لنتابع غدا، فأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، نتابع غدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب. بارك الله فيكم. الله سبحانه وتعالى hat in Arafah herabgesagt, dass die Religion vervollständigt war. Wenn die Religion vollständig geworden ist und vollkommen ist, dann, das heißt, es wird was fehlen dann. Und das war natürlich, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sterben wird. 80 Tage oder 81 Tage, bevor der Prophet Muhammad s.a.w. starb, hat Allah subhanahu wa ta'ala Quran herabgesandt. Surat al-Nasr, wenn der Sieg Allah subhanahu wa ta'ala kommt und die Befreiung, und die Leute nehmen den Islam in Scharen an. Hier der Prophet Muhammad s.a.w. hat gewusst, der hat gesagt, das ist ein Zeichen, dass ich bald sterben werde. Und die Sahaba radhiyallahu alaihim haben auch das verstanden, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sterben wird. Und das hat angefangen, indem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ende Safar und Anfang Rabi' al-Awwal krank war. Der war krank gewesen und davor hat er die Gräber besucht, er hat mitgebetet für die Muslime, die gestorben waren, und auch für die Leute von Uhud hat er Bittgebet gemacht. Und dann war das sehr schwer für ihn geworden. Er hat starken Kopfschmerzen gehabt und Schmerzen. Der ging zu Aisha, der hat gesagt, oh mein Kopf, Aisha, ich habe große, starke Schmerzen. Und dann ist es auch noch schwerer geworden für ihn, salawatullahi wa sallam alayhi. Der hat dann seine Frauen um Erlaubnis gebeten, dass er im Haus von oder im Gemach von Aisha bleibt, während er krank ist. Und das war natürlich dann, die Krankheit war stärker und stärker und die Schmerzen waren natürlich schlimmer und schlimmer. Und wir werden hier stoppen, bi'idhni ta'ala. Dann wir morgen, bi'idhni ta'ala barakallahu fikum, zu Ende führen, dass der Prophet Muhammad sallam starb. Und somit kommen wir zu Ende von der, sage ich jetzt, von der Lebensgeschichte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Walhamdulillahi rabbil alamin. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله ein bisschen Fragen machen. Da kann man ja da kann die Admin Fragen sammeln. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In so 10-15 Minuten treffen wir uns. Insha'Allah. Salam alaikum.